Spanien, Juli 1936. Die Herren Generäle, Mamita mia, haben uns verraten. Wer hat denn diese Herren, Mamita mia, so schlecht beraten? Madrid, dich wunderbare, Mamita mia, dich wollten sie nehmen. Doch deiner treuen Söhne, Mamita mia, brauchst dich nicht schämen. Und alle deine Tränen, Mamita mia, die werden wir rächen. Und all unsere Knechtschaft, Mamita mia, die werden wir brechen. Marchaos, Hitlerianos, invasores, Mamita mia, a vuestra tierra, porque el proletariado,